Und nun ein wenig Statistik. In der Schweiz leben 8,3 Millionen Menschen, darunter 2 Millionen Ausländer. Damit leben mehr Ausländer in der Schweiz als Schweizer im Ausland. Das sind nämlich nur 750.000. Weil darunter aber angeblich besonders viele Künstler sind, sprechen die Ersten bereits von einem Creative Drain, einem Exodus junger Kreativer. Jennifer Rieger hat für den Kompressor mal hinter den Bergen nachgeschaut, ob das nicht übertrieben ist. Der Sound der Schweiz. Das ist natürlich ein schlimmes Klischee. Der Alpenstaat hat noch sehr viel mehr kulturelle Exportprodukte als Alphörner und Kuhglocken. Ja? Hallo! Du hast eine gute Farbe. Alles okay? Fischli Weiß zum Beispiel. Das Künstlerduo gehört zu den bekanntesten Gegenwartskünstlern der Schweiz. Ihren ersten Film, Der geringste Widerstand, drehten sie 1980. Doch wie ist es heute um Schweizer Künstler und Kreative bestellt? Immer mal wieder hört man vage Befürchtungen, die Kreativköpfe verließen in Massen das Land. Das ist sicherlich eine interessante Beobachtung. So die diplomatisch formulierte Einschätzung von Christoph Weckerle. Er leitet die Abteilung für Kulturanalyse an der Zürcher Hochschule der Künste. Ich weiß nur nicht, ob diese Beobachtungen generalisierbar wären. Wenn wir unsere Zahlen nehmen, dann ist das einigermaßen stabil. Es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich das jetzt in den letzten Jahren groß verändert hätte. Weckerle ist einer der Autoren des Schweizer Kreativwirtschaftsberichts für 2016. Designwirtschaft, Buchmarkt, Architektur, Software. In diesen und weiteren Branchen arbeiten in der Schweiz rund 275.000 Menschen, verteilt auf etwa 70.000 Betriebe. Insgesamt, so Weckerle, ähnelt die Entwicklung der Kreativwirtschaft der Schweiz der in anderen europäischen Ländern. Wir machen eine Informations- und Bildungsreise. Schweizer Kreative mit Reisefieber sind nicht schwer zu finden. Ich wohne zurzeit in Brooklyn, in New York. Paris. Seit 6 Jahren in Berlin. In New York und dann bin ich nach Amsterdam 2,5 Jahre und dann nach Korea und dann nachher nach Vietnam, dann nach Singapur und jetzt bin ich zurückgekommen. Kurz, jetzt bin ich schon wieder in Maputo. Warum haben Sie Ihre Heimat verlassen? Mein Name ist Flo Baumann und ich bin ein Filmemacher oder ich hoffe, ich bin ein Filmemacher. Ich schreibe an einem ersten Drehbuch für einen Langspielfilm hier in den USA. Der Schweizer Filmmarkt sei konstruiert, sagt Flo. Also da wird sehr viel Geld investiert in den Film in der Schweiz, aber eigentlich geht niemand den Film gucken zum Schluss. Wenn man aus der Filmschule kommt, das ist extrem frustrierend. Gibt es Arbeit? Nein. Geld? Oh, interessant. Wie denn? Viel Geld, wenig Publikum. Ein typisches Problem für Schweizer Kreative. Für den Maler Giacomo Santiago Rogado war das ein Grund, nach Berlin zu ziehen. Die gut organisierte Schweiz mit ihren perfekt ausgestatteten Ateliers und Kunsthochschulen kann einengen. Dafür lernt man zu improvisieren und die gute Förderung schätzen. Ein kleiner Zustupf. Aber, sagt Sylvain Gardel von der Kulturstiftung Pro Helvetia, der Markt sei fragmentiert, nicht zuletzt wegen der 4 verschiedenen Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Viele Künstler und Kreative hangeln sich von Kleinprojekt zu Kleinprojekt. Also in der Schweiz ist es nicht so, dass man sagt, okay, du bist irgendwie ein Talent und ich glaube an dich und ich gebe dir jetzt 300.000 Schweizer Franken, mach mal. Sondern man glaubt es erst, wenn die Leute dann irgendwie in den Staaten oder irgendwie sonst wo rausgekommen sind und dann finden alle, ja, ist ja Schweizer, oder? Ähnlich ging es auch Stars der Schweizer Kunstszene, wie Pipilotti Rist oder Fischli Weiß. Obacht! Vorsicht! Oh, schreck lass nach. Dass Künstler und Kreative gelegentlich aus der Schweiz abwandern, ist wohl unvermeidlich. Grund zur Besorgnis gibt es deswegen nicht, glaubt Sylvain Gardel. Und die Frage da ist eigentlich, wann gehen diese Leute? Und ich glaube, unser Ziel muss es sein, eigentlich die Leute so stark aufzubauen, dass die dann irgendwie einfach gehen, wenn die hier etwas hinterlassen haben und auch als Vorbild gedient haben für andere, wo sie sich dran messen und den Leuten Mut gemacht haben, dass man es schafft. Und ich glaube, das fehlt den Schweizern noch, dieser Mut eigentlich oder auch dieser Wille, damit man es wirklich packt.